Wir starten heute Nacht mit dem Münchner Gitarristen und Komponisten Stefan Stiens. Sein Stück Achilles Moves ist entstanden unter dem Eindruck von Homers Lektüre und dem Blockbuster-Film Troja. Für Gitarrenensemble, wir hören die Guitar Company. Thank you. Die Guitar Company präsentierte das Stück für Gitarrenensemble von Stefan Stiens mit dem Titel Achilles Moves hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2. Und da ist unser nächster Komponist jetzt Johannes X. Schachtner. Nach seinem Studium und Stipendienaufenthalten in Bamberg und Paris ist er als Dirigent und Komponist tätig, zudem als Hochschullehrer. Hier sein Stück 13 für Klaviertrio, das sind in Persona Julia Galitsch Violine, Maximilian Hornung Violoncello und Silke Avenhaus Klavier. Thank you. Thank you. In der Bayerischen Akademie der Schönen Künste in München im Jahr 2013 mitgeschnitten. Das Stück 13 für Klaviertrio von Johannes X. Schachtner. Mit Julia Galitsch Violine, Maximilian Hornung Violoncello und Silke Avenhaus Klavier. Unser nächster Komponist ist Nikolaus Brass. Wir hören von ihm das Stück Songlines 1. Der Titel des Songlines-Zyklus bezieht sich auf den Roman The Songlines, also Traumpfade von Bruce Chatwin. Für Violine solo das Ganze, wir hören Doris Orsan. Thank you. Das Concerto Bavarese hier auf Bayern 2, das war das Stück für Violine Solo Songlines 1 von Nikolaus Brass. An der Violine zu erleben Doris Orsan. Wir kommen zu Gloria Coates. 1933 kam sie in Wisconsin zur Welt. Mehr als ihr halbes Leben hat sie aber in München verbracht. Im Jahr 2023 ist sie verstorben. Sie war die erste Frau, von der die Musica Viva Konzertreihe des Bayerischen Rundfunks jemals ein Stück ins Programm nahm. Ihre Musik hat Tiefe. Wir hören von ihr jetzt die Sinfonie Nummer 14, Symphony in Microtones, mit dem Münchner Kammerorchester unter der Leitung von Christoph Poppen. Thank you. Thank you. Das war die Sinfonie Nummer 14 von Gloria Coates mit dem Münchner Kammerorchester unter der Leitung von Christoph Poppen. Sie hören das Concerto Bavarese auf Bayern 2. Das nächste Stück, das heißt Echoi. Das ist altgriechisch für Echos. Und zwar hat sich hier Markus Schmidt etwas überlegt für Violoncello und Klavier. Wir hören im Zusammenspiel Felix Seifert, Violoncello und Stefan Schulzki, Klavier. Thank you. Das Stück Ekoi von Markus Schmidt, eigentlich gewidmet Moritz Eggert und Sebastian Hess. Wir hörten hier aber eine Aufnahme 2013 im Konzertsaal in Augsburg im Leopold-Mozart-Zentrum mit Felix Seifert und Stefan Schulzki. Das Versus Vox Ensemble München begleitet uns jetzt durch diese Nacht hier auf Dienstag. Und zwar hören wir das Sextett für Flöte, Klarinette, Violine, Violoncello, Klavier und Perkussion von Dorothee Eberhardt. Thank you. Thank you. Sextett für Flöte, Klarinette, Violine, Violoncello, Klavier und Perkussion von Dorothee Eberhardt. Wir hörten hier das Versus Vox Ensemble in München, einer Einspielung aus dem Jahr 2008. Mit Musik von Johannes Tonio Keusch geht es hier weiter im Concerto Bavarese. Neben Kammermusik und orchestralen Werken gilt sein Hauptaugenmerk der Gitarre. Und da sind wir jetzt auch. Für Gitarre Solo schrieb er Echoes of Thoughts mit Johannes Tonio Keusch. Thank you. Thank you. Von und mit Johannes Tonio Kreusch, Echoes of Thoughts für Gitarre Solo.